Ja, genau, also vielen Dank. Also ich weiß nicht genau, ich denke jetzt mal, da es Herr Vortrag ja jetzt nicht so lange gedauert hat, können wir es, glaube ich, gleich zur Diskussion ohne Pause übergehen. Oder? Genau. Also, ja, bitte nicht. Also wozu jetzt gar nichts gesagt hat, ist ja auch sozusagen die Rezeption der Wirkungsgeschichte. Wo war es? Also abgesehen, wer in der Wuppertal davor stand. Denn es fällt ja schon auf, dass also wer sich irgendwie hierzulande ja spreist als die Erbin, wo war es, ist ja die Bundesverdienstkreuz gehängte Annies Schwarzer. Wo ich glaube, dass das auch sicher eine Rezeption ist, an der, so wie du infiziert hast, Simon Beauvoir vielleicht nicht unglücklich sein dürfte, wenn ich das jetzt mal als Prototyp für bestimmte bürgerlichen Gleichstellungs- oder Gleichheitsfeminismus. Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Also ich denke, da gibt es auch sicher in den verschiedenen Welten, verschiedenen Feminismen, ganz unterschiedlichen Ansätzen, die unter dem Begriff sammeln, noch ganz andere Ansätze, wo war zu lesen, die auch ganz anders ausgewirkt haben und die an bestimmten Punkten vielleicht auch ein bisschen in eine ganz andere Richtung tendieren als die komplizierte bürgerliche Gleichheitsfeminismus, der sich daran zur Hälfte oder die. Das hatte ich mich jetzt noch gefragt. Da ist doch sicher einiges geschehen in den 60 Jahren seit Erscheinen dieses Buches, was sich von der Rezeption auch jenseits von Annies Schwarzer und die sozusagen das ja, wenn man deine Lesart ernst nimmt, sogar um diese ganzen sozialistischen Schlacken befreit hat und es sozusagen das immer nur beim Wort nehme, ja, da gibt es natürlich auch anderes. Also man kann es, glaube ich, so relativ grob sagen, dass sie, darüber weiß ich allerdings wirklich nicht viel, als das Buch erschienen ist, 1948, glaube ich, in Frankreich, ist sie sehr angefeindet worden dafür und konnte teilweise tatsächlich nicht mehr rausgehen, weil Leute sie beschimpft haben. Dann hat es erstmal, glaube ich, relativ wenig Wirkung gehabt und erst mit dem Aufkommen der Frauenbewegung, dann Ende der 60er, Anfang der 70er, wurde das wieder verbreitet gelesen. Tatsächlich, also wenn ich das richtig einschätze, hatte Simone de Beauvoir tatsächlich die sozialistischen Klassiker abgelöst im Feminismus. Man sagen würde, von 68 bis 71 oder 69, ja, vielleicht 69 bis 71 las man tatsächlich eher in Bebel und Engels und dann eben auch die Marx-Geschichten in den Aktionsrat zur Befreiung der Frau und das, was davon übrig geblieben war. Und tatsächlich erst dann mit der Ausweitung der Frauenbewegung, womit ja zumindest in Deutschland ja auch Alice Schwarzer eine sehr prominente Stellung gehabt hat, dass sie eben mit diesem Ich habe abgetrieben, dass das dann quasi so ein so der zweite Neubeginn der Frauenbewegung gewesen ist, der aber ja, das ist ja auch die These des Buches, tatsächlich alles, was da quasi vorher gewesen ist, die Anfänge in 68, wo man quasi die Frauenbewegung Teil eben der revolutionären Studentenbewegung gewesen ist und man quasi tatsächlich eher sagt, die Geschlechterfrage kann nur mit der Abschaffung der Produktionsverhältnisse und der Aufhebung von Produktionsreproduktion auch gelöst werden. Also dass das eben nicht geht als bürgerliche Emanzipationsbewegung innerhalb dieser Gesellschaft. Und dann kann man sagen, dass daran dann mit dieser, dann ist so meine Rezeptionsgeschichte, dass danach dann man quasi von diesem, aber eher an kritische Theorie und sowas Gedanken orientierten Geschichte hin eben zu Bebel und Engels ging und quasi damit so ein bisschen so eine Verkürzung und so ein bisschen ökonomistische Form der marxischen Interpretation oder marxischen Lesart geliefert worden ist und das dann, und mit dem viele Frauen einfach nichts anfangen konnten und das dann quasi mit diesem Mein Bauch gehört mir und mit diesem Anti- Paragraph 218 und Abschaffung des Paragraph 218 und ob ich Kinder haben will oder keine, dass das quasi die Ausweitung der Frauenbewegung war. Aber, und das ist ja so ein bisschen die These, schon als individualistische, also schon als eine Form, dann nicht mehr als kollektive Geschichte mit der Kindererziehung umzugehen, und dann, sondern quasi eher damit die Kinder zu vermeiden und damit eben auch dem zu entgehen, was dann eben als weiblicher Lebensentwurf gesehen wurde. Und da fing man natürlich an, Simone de Beauvoir auch wahrzunehmen und zu lesen. Und sie ist auch tatsächlich von Alice Schwarzer erstmal, soweit ich weiß, in Deutschland bekannt gemacht worden. Alice Schwarzer war ja lange in Frankreich, hat sie dann auch persönlich kennengelernt. Und es ist dann schon so gewesen, dass das natürlich recht gut dann passte zu so einer quasi, also die Theorie ist quasi, würde ich sagen, passend genau zu dieser Form der eher individuellen Geschichte. Damals war natürlich die feministische Bewegung in der Regel dem quasi Sozialismus, wie man ja damals eher sagte, auch zugeneigter, als das dann später gewesen ist auch. Alice Schwarzer war natürlich radikaler in den 70ern, als das heute ist. Ja, dann ging das halt weiter als dann eher der Differenzfeminismus, und man eher so dann weibliche Werte insgesamt und die Gesellschaft als patriarchal und die Naturbeherrschung als patriarchal. Da fing dann eigentlich die erste große Kritik an Simone de Beauvoir an. Also die Differenzfeministinnen mochten sie eigentlich überhaupt gar nicht. So die die haben sie tatsächlich, und ich würde auch sagen, sie ist ja erstmal eine Gleichheitsfeministin, und haben sie dann auch als solche kritisiert, und da war sie dann einfach auch nicht mehr so beliebt zu lesen, und der also eher nur noch als Abgrenzungspunkt. Und der Poststrukturalismus hat sich ja quasi gegründet quasi auf die Überholung von ihr, also wenn man sagen kann, es gibt diese Sex-Gender-Trennung, also okay, wir haben unterschiedliche biologische Geschlechter, aber das, also dann könnte man sagen bei Simone de Beauvoir, ja okay, aber das macht nichts, wir müssen darüber hinaus quasi, das kulturelle Geschlecht ist irgendwie ein anderes, kann ein anderes werden, dann quasi kann man sagen, hat der Poststrukturalismus Simone de Beauvoir genommen und hat gesagt, okay, nein, wir müssen darüber hinaus auch das biologische Geschlecht und also im ersten, bei Judith Butlers ersten Buch wird ja auch noch Simone de Beauvoir eben erwähnt. Also, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte. Ja. Ja gut, also ich hätte jetzt erstmal selbst noch ein paar was. Was mir halt ja auffiel oder was ich gerne noch nachtragen würde, praktisch genau, und ich glaube genauso, dass das vielleicht auch wirklich so ein bisschen so vielleicht die Kerndifferenz, also ich meine, du hast das ja schon angedeutet, zwischen Existenzialismus und Frankfurter Schule ist, nämlich genau, es ist praktisch, also ja auch ein bisschen so bei Sartre praktisch so in seinen irgendwie Texten, wo er halt versuchen will, praktisch einen existenzialistischen Marxismus oder sowas zu begründen, so dass er praktisch sagt, okay, also praktisch die Freiheit, also genau im Grunde dasselbe, was die Simone de Beauvoir auch sagt, eben, also genau praktisch, also sozusagen die Freiheit zeigt sich praktisch genauso so Arbeitsprozess. Also genauso praktisch darin, genau, dass halt die Natur ja als die zu überwindende Widerstand aufgefasst wird, praktisch den genauen praktisch so in der Auseinandersetzung mit diesem Widerstand, also so in dem eben der Mensch halt hier irgendwie mit der Natur hier umgeht, sie beherrscht, man manipuliert ihr und so weiter. Also halt wirklich genauso wie halt in der Aufklärung beschrieben wird. Also genauso, das ist praktisch für Sartre der Prozess der Freiheit, genau, und das ist praktisch auch seine Begründung dafür, warum praktisch die Arbeiterklasse, also warum man praktisch auch als Existenzialist jetzt praktisch auf die Arbeiterklasse setzen muss, da praktisch, ja im Gegensatz, genau der Witz ist nämlich, dass sozusagen Sartre würde praktisch gerade sagen, dass eben dieses so Arbeitsding praktisch nicht bürgerlich, sondern antibürgerlich, proletarisch ist. Genau, das ist halt auch praktisch so sein Hintergrund eben, warum praktisch die Arbeiterklasse die Geschichte voranbringt, weil praktisch die Arbeiterklasse die Klasse ist, die halt die Arbeit verrichtet, denn genau damit die Klasse ist, die praktisch, ja, obwohl sie natürlich unterdrückt wird, was sozusagen Stellvertreter der Freiheit ist, so. Und ich meine, gut, aber ich meine, das ist sozusagen ja ein Gedanke, der ist natürlich nicht von Sartre, also das liegt tatsächlich einfach der Aufklärung zugrunde, und also Sartre hatte halt, glaube ich, auf jeden Fall, also genauso so ein ganz aufgeklärtes, also hier aufklärerisches Verständnis. Und ich meine, klar, genau, da muss man dann halt schauen. Ich würde sagen, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Sartre und der kritischen Theorie der Frankfurter Schule in vielen Punkten. Aber ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Gegensatz. Ja, klar, obwohl es natürlich, also es gibt, also ich denke, was dann vielleicht eher eine Gemeinsamkeit wäre, also du hast es ja auch schon angedeutet, also ich weiß nicht, dass praktisch die Frau, es wird ja gesagt, dass die Frau ein entfremdetes Verhältnis irgendwie zu ihrem Körper hat. Okay, aber gut, es ist halt dann natürlich die Frage, also wie dann praktisch die Auflösung dieses entfremdeten Verhältnisses dann gedacht wird. Also du hast es ja, und ja, okay, das ist dann auch wieder praktisch, dass sozusagen die Aufhebung der Entfremdung eigentlich ein Herrschaftsverhältnis dann zum eigenen Körper markiert, klar. Genau, und gut. Also ich glaube, genau so, also so viel dazu. Genau, und ich, also genau, also ich bin mir halt auch genau, also ich bin auch d'accord, dass das auf jeden Fall praktisch auch ein wichtiger Kritikpunkt am Existenzialismus ist, also wenn ich tatsächlich also den, also zum Freiheitsbegriff halt ein anderes Verhältnis hätte. Also gut, das seht genauso ganz kurz, also sozusagen, ich glaube halt, das Argument der Existenzialisten, oder zumindest von Sartre, wäre dann, glaube ich, in dem Punkt, also es gibt sozusagen zwei Freiheitsbegriffe. Es gibt natürlich zum einen halt praktisch die ontologische Freiheit, genau, und die ist einfach Faktizität. Genau, und dann kann man natürlich auch noch darüber hinaus von einer sozialen Freiheit sprechen, also praktisch eine Freiheit, also sozusagen genau, also genau, dass ich halt praktisch das kriege, was ich will oder so. Genau, und klar, genau, der wird natürlich schon zugestehen, dass natürlich diese Freiheit nicht verwirklicht ist, aber er würde halt sagen, dass man praktisch, also sozusagen, wer halt die ontologische Freiheit, die ein Faktum ist, nicht zugesteht, der kann praktisch, genauso, das ist die Ausgangsbasis, um hier überhaupt von einer weitergehenden Freiheit sprechen zu können. So ganz grob, und das finde ich eigentlich auch ein so relativ plausibles Argument. Genau, also ich wollte noch mal kurz da noch ansprechen, genau, also was ich eigentlich auf jeden Fall ja auch noch mal stark machen würde am Existenzialismus, und ich glaube eben auch, dass sich da wahrscheinlich Sartre und Simone de Beauvoir gar nicht so unterscheiden, also dass sie halt Also du hast ja auch schon angesprochen, also jetzt im Gegensatz, genauso, dass ich finde, dass da auch eigentlich, trotz diesem Individualismus eine ganz gute Begründung für Solidarität drinsteckt, für konkrete Solidarität, die praktisch nicht darauf fußt, dass man sich jetzt eben differenzfeministisch, also praktisch eine feste Identität schafft oder behauptet, aber auch nicht, dass es praktisch so eine rein temporäre, ephemere, strategische Solidarität ist, wo ich sagen würde, das ist keine echte Solidarität, sondern dass man sich halt praktisch darüber definiert, dass man derselben Situation ja in der Gesellschaft ausgesetzt ist, genau darauf hier aufbauen und dann halt irgendwie praktisch eine Gemeinsamkeit schafft, die halt irgendwie auch kollektives Handeln und kollektive Freiheit ermöglicht. Und ich glaube, es ist halt ja ein Ansatz, also der natürlich irgendwie für alle unterdrückten Gruppen praktisch ein Bezugspunkt sein kann und der auch, finde ich, also zumindest den Vorteil hätte, genau das ist ja das, was ja praktisch dass sich ja praktisch trotz dieser Gemeinsamkeit da natürlich ja in der konkreten Situation auch Unterschiede so ergeben, also praktisch, das ist halt das Ding mit den schwarzen Frauen gegen die weißen Frauen oder so, was ja auch viel thematisiert worden ist innerhalb des Feminismus. Und da praktisch die Theorie dann irgendwie auch gar nicht, also es geht da eine Theorie auch primär darum, ja einfach die diese Situation, die vorliegt, also die Alltagserfahrung im Grunde zu explizieren. Und insofern ist halt dann auch so ein Punkt, dass halt praktisch auch so ein Theorie-Praxis-Dualismus halt vermieden wird. Es gibt halt praktisch nicht die Theoretikerin, die praktisch so hergeht und den Leuten sagt, wie ihre Lage ist, sondern in der Wahrheit praktisch so haben die Leute ja auch schon ein Bewusstsein davon, was da geschrieben wird, genau, was da vielleicht nur diffus oder durch Unaufrichtigkeiten verdeckt wird und was im Grunde eine Theorie einfach nur zum Ausdruck gebracht wird, was aber eigentlich schon bekannt ist. Also das wollte ich jetzt ja nur anbringen, um sozusagen als Ermittlungspunkte. Okay. Das war aber schon mein Beitrag. So, ich weiß nicht. So, okay. Du hast mir das erstmal sagen. Okay. Also gut, jetzt dahin. Ich hätte nur zwei. Du mit den Naturintensiven hattest du wohl gemeldet. Ich hätte eine Frage, und zwar, da habe ich gerade beim Zuhören so gedacht, vieles von dem, was du an De Beauvoir kritisiert hast, ist ja eher eine Kritik ex post, wenn ich es richtig verstehe. Die ja sozusagen ihr ein bisschen angekreidet hat, dass sie sehr viele Forderungen erhebt, die im Grunde nicht viel über die Integration in die bürgerliche Gesellschaft hinausgehen. Das würde mich nochmal interessieren, wie du es eigentlich einschätzt aus deiner Lektüre-Erfahrung, weil ja das tatsächlich Sachen waren, die 47, 48 noch überhaupt gar nicht zur Diskussion standen. Also weil ja, also gerade in Frankreich Frauen bis in die 80er, glaube ich, die Erlaubnis ihres Mannes brauchten, um zu arbeiten zum Beispiel. Und eben um ganz konkrete Unterdrückungsverhältnisse ging, die vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell scheinen, die aber zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Textes durchaus sehr massive Einschränkungen waren in der Biografie von Frauen. Das würde mich nochmal interessieren, das nochmal einzuschätzen. Lustigerweise sagt sie ja dazu, was man ja heute auch schon wieder kennt, die Diskussion gibt es seit 100 Jahren und ich bin jetzt quasi am Endpunkt. Also sie hat das gar nicht so empfunden, dass jetzt da, sondern sie hat eher gesagt so, wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit in dieser Befreiung irgendwie fortgeschritten und es ist eigentlich nur noch quasi so ein Schnips und dann wird es auch soweit sein. So, und es kann, also sie selber hat ja auch ein Recht, sie sagt natürlich auch von sich selber, wie natürlich die meisten sagen, sie hat selber gar keine Unterdrückung für sich irgendwie wahrgenommen und jetzt so das Wahlrecht oder sowas, das interessiert sie jetzt auch so gar nicht und ob jetzt man, also diese ganzen Rechtsgeschichten zum Beispiel interessieren sie überhaupt gar nicht, so, weil sie tatsächlich eher sowas auf, also ich würde es eher sehen, das ist ein tatsächlich also es ist eigentlich eine Psychologie, die sie da aufmacht. So, also warum, quasi aus welchen psychologischen Gründen brauchen die Männer, dass die Frauen das andere sind? So, nämlich da können sie sich quasi ihre Stärke quasi vergewissern und ihr Subjektsein vergewissern. Und das würde ich sagen, damit hat sie auch erstmal recht. So, das ist irgendwie eine richtige Erkenntnis. Und warum lassen die Frauen sich das gefallen? So, warum machen sie da mit? Und dann sagt sie natürlich, die Frauen haben ja auch ziemliche Vorteile darüber, so, dass sie eben quasi tatsächlich dem Arbeitsprozess nicht so ausgeliefert sein müssen. Und ja, diese quasi diese Wahl haben, die sie dann aber abschaffen will. So. Deswegen ja, weiß ich dann gar nicht, ob man das jetzt so so sagen kann, dass sie da quasi, also da gab es dann noch die ganz krasse Unterdrückung und die haben wir jetzt hier nicht mehr. Klar, mit das will ich nicht gesagt haben. Dann zum Beispiel Abtreibung ist ja immer noch verboten. Also, so. Beispielsweise. Dass wir immer noch eine demokratische Forderung, die ihre Erfüllung hat. Ja, okay, natürlich. Aber auf eine andere Weise verboten, natürlich, als bei Simone de Beauvoir. Weil damals ging es tatsächlich, musste man ja tatsächlich zu irgendwie. Engelmacherin gehen und es gibt ja gerade bei Sartre in der Weg ist, wie heißt das? Der Weg. Ja, da gibt es ja diese Stelle, wo es dann diese Abtreibungsgeschichte gibt, die und das. Aber auch tatsächlich ist das bei ihr dann auf eine Art, also bei ihr gibt es auch solche Geschichten gar nicht. Ist auch ein untergeordneter, spielt tatsächlich auch eine untergeordnete Rolle tatsächlich. Also ich, wie auch immer, ich glaube, sie hat tatsächlich dieses Psychologische als das am höchsten irgendwie eingeschätzt. So. Und tatsächlich kann man ja sagen, selbst wenn heute quasi Abtreibung rechtswidrig, aber straffrei ist, ist das trotzdem immer quasi, kann man ja immer noch sagen, dass quasi eher und die rechtliche Freiheit möglich ist und trotzdem die Leute sich Mann, Frau in ihre jeweiligen Kategorien immer ganz einordnen lassen, dann ist natürlich trotzdem, wie soll man, also dass das sicherlich ganz viel natürlich mit Psychologie auch auf eine Art zu tun hat, aber die Psychologie müsste man dann quasi, und das wäre eher, was ich sagen würde und was sie auch hätte schon machen können, weil sie kannte ja auch die eher Leute, die historisch-materialistisch argumentiert haben. Sie hat das dann quasi festgemacht an dieser Anthropologie und das war, glaube ich, ist, glaube ich, ihr Problem. Hätte sie jetzt diese Psychologie rückgekoppelt an irgendwie eine ökonomische Gesellschaft, die hervorbringt, dann, glaube ich, wären sie vielleicht auch tatsächlich darauf auf andere Ideen gekommen und vielleicht auch auf eine andere Idee von sozialistischer Gesellschaft. Also. Christoph? Ja, es ist so eine ganz einfache Frage. Frage, hat sich denn sozusagen als Klassikerin der, also als Theologie-Klassikerin der feministischen Bewegung, die dabei war, sozusagen auf den Lorbeeren ausgeruht, oder hat sie sich mit dem auch theoretischen Ausdruck der weitergehenden Bewegung, vor allem feministischen Bewegungen, dann, da hat man das ja skizziert, diese Etappen auch auseinandergesetzt? Die lebte ja noch ziemlich lang. Ich meine, die hätte sogar ein Zappel überlebt oder so. Also 84, ja. Also noch eine ganze Zeit danach, Jahrzehnte. Und in dem Zusammenhang müsste sie sich eigentlich auseinandergesetzt haben. Erstens mit dem, was mit der Arbeit passiert ist. Die ist ja mit Sartre ziemlich durch die Weltreise in sogenannte sozialistische Länder. Zum Beispiel war eine richtige Mode Anfang der 70er Jahre nach der Kulturrevolution der sogenannten China zu sagen, so die Hälfte des Himmels, die emanzipiert sich jetzt in China und das ist wirklich ein lebendiges Modell von Sozialismus und seht euch an, wie die Frauen das in haben. Diese Romantik, diese Verklärung des brutalen stalinistischen Regimes, wo auch Sartre und ihr dann wohl auch mit von links immer auch Apologetik, dieses Sozialismus vorgeworfen worden ist. Hat sie sich da irgendwie geäußert zur Lage der Frauen, auch zu dem, was in der Arbeitswelt dieser Länder, die wurden ja dann durch die Betriebe geführt und so weiter, die sind gestern, haben Interviews mit diesen Leuten gemacht, was da passiert, hat sich da kritisch geäußert, hat sich da was entwickelt. Zweitens, dann gab es doch diese, wenn sie davon ausgeht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eigentlich die Frau auch also sich als Naturwesen überwinden muss, indem sie das Vernunftwesen, die vernünftige Seite in sich zur Geltung bringt, gegenüber der naturhaften oder männlichen Seite, also der Mann, der macht einfach, was er von der Natur aus machen muss, sozusagen anthropologisch, und die Frau, die kann als Vernunftwesen sozusagen einholen und überholen, und dann ist das ja immer so ein Modell, dass die Frau sozusagen gerade auch sprachlich, diskursiv vernünftiger, sozusagen eine Intellektuelle werden muss, viel mehr als der Mann das ist oder zu sein muss, und das hat sie eigentlich auch gelebt. Also dieses Leitbild, die Frau muss zum Vernunftwesen werden, muss sich intellektualisieren. Da muss sie doch auch in eine Auseinandersetzung mit dieser sprachphilosophischen Wende gekommen sein, in der Linken, nämlich gerade die Tel-Kell-Frauen Anfang der 70er Jahre, Kristeva und Sissou und Rigaret und so weiter, die sowohl die kapitalistische Struktur als auch die Frage der Sprache ganz massiv untersucht haben. Hat sie sich da irgendwie dazu verhalten, geäußert, also weißt du oder weiß jemand da was, wie das bei ihr, ob sie ihre Theorie da ausgebaut hat oder korrigiert hat oder so. Und ja, das sind eigentlich meine Hauptfragen. Vielleicht weiß jemand dazu Näheres. Also ich weiß darüber tatsächlich, ehrlich gesagt. Die Psychologiefrage hat sich mit der Psychoanalyse zum Beispiel in den Weiblichkeitstheorien der Psychoanalyse auseinandergesetzt. Es geht ja alles in die Frage des Verhältnisses von sozusagen Biopsyche, Arbeitsprozess, Lust, Unlustanteile in der Arbeit, Anpassungen an die bestehenden sozialen Verhältnisse in der Arbeitswelt auch oder eben Doppellassung und Sprache. Immer wieder kommt man auf das Problem der Sprache. Und hat sich mit der Psychoanalyse da auch auseinandergesetzt oder wehrt sich das ab? Das wäre noch eine weitere Frage. Entschuldigung, zwei Frage. Entschuldigung. Also, ich weiß es tatsächlich. Also, sie hat sich dann ja auch als Teil dieser Frauenbewegung verstanden in den 70ern, aber ich glaube, außer so in Interviews mit Alice Schwarzer, kenne ich eigentlich nichts dann. Also, was ich bin jetzt auch in meine, weiß ich nicht, in diesen Biografien, die ich gelesen habe, bin ich auch immer noch erst da quasi, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo sie irgendwie da das andere Geschlecht veröffentlicht. Und deswegen kann ich dir da eigentlich irgendwie jetzt leider gar nichts groß zu sagen. Aber mit Psychoanalyse hat sie sich auseinandergesetzt, hat sie aber abgelehnt quasi, weil mit der Begründung, dass das quasi eine monokausale Erklärung wäre, die alles auf die Sexualität zurückführen würde und quasi, dass deswegen. Und das hat sie gesagt, das könne nicht sein quasi. Und das hat sie genauso abgelehnt wie eben den historischen Materialismus, der alles auf die Ökonomie, und sie wollte quasi darüber hinaus gehen. So. Hines Neid, sowas also es war nicht, dass sie jetzt jedes einzelne Theorem abgelehnt hat, dieses zum Beispiel fand sie richtig in einer bestimmten Form, sind Frauen penisneidisch, wenn ihnen quasi das vorenthalten wird, dann werden sie dazu. Ja, ich wollte jetzt da einhaken zu dem, was Paul gesagt hat. Wer jetzt gar nichts dagegen gesagt hat später, weil für mich war das jetzt nicht so ganz klar, ob ihr da wirklich die gleiche Position vertretet, ob ich hier richtig verstanden habe. Ich würde eigentlich was anderes vertreten, als das Paul vertreten hat. Ich hoffe, das kann ich transparent darstellen. Also erstmal fand ich es ein bisschen komisch, dass Paul das so problematisiert hat, dass beide so Naturbeherrschung problematisieren. Also ich finde jetzt nicht für die jetzige Form der Naturbeherrschung, die vorher ja auch schon als instrumentell bezeichnet worden ist, aber dass Menschen sich damit auseinandersetzen können, wie mit Naturstoff umgegangen wird, das ermöglicht den Menschen ja erst Freiheit, unterschiedliche Sachen damit anzustellen mit der Natur. Also wenn wir uns nicht materiell damit auseinandersetzen, was wir machen können, dann können wir auch nichts ändern. Also jetzt weiß ich nicht, was das Problem dabei sein soll, jetzt die Natur zu beherrschen. Wir brauchen jetzt vielleicht irgendwie so dieses jetzt beherrschen, Atomkraftwerken, all solche Sachen, ist ja auch alles ziemlich durchformt und problematisch. Das würde ich auch problematisieren, wie es gemacht wird und wie es abgespalten wird oder so. Aber das finde ich auch komisch, dass sie dann immer sagen, die Natur im Menschen, weil ich würde das sind unsere Gefühle, das sind andere Sachen jetzt außer, also so einfach Natur, weil der Mensch eben Bewusstsein hat und das ist eine etwas komische Aufspaltung und dass das generell kritisiert wird, Naturbeherrschung. Und das Zweite, was ich auch komisch fand, war mit dem Verhältnis Freiheit, dass wir es einmal hatten von ontologischer Freiheit und gesellschaftlicher Freiheit. Weil die Ontologie ist ja die Seinsgrundlage, der wir sind. Als Menschen ist sie ja gesellschaftlich definiert. Also ich würde sagen, es gibt Menschen, also der Mensch ist in der Lage, etwas zu schaffen, weil er vorher denkt, bevor er handeln kann, oder er könnte denken, bevor er handelt. Und das ist quasi das Vermögen des Menschen. Und die gesellschaftliche, also die Ontologie ist bestimmt durch die Art der Gesellschaftlichkeit. Von daher hat das jetzt so, wie Paul das gesagt hat, für mich irgendwie recht wenig Sinn gemacht. Ja. Oder ich habe es falsch verstanden. Ja gut, ich kann ich also zumindest, ja gut, das ist genau, also genau, ich habe ja jetzt praktisch in diesem Gegensatz zwischen kritischer und Theorie, der kritische Theorie und Existenzialismus in diesem Punkt, also dem Punkt der Naturbeherrschung, ja gut, genau, also genau, ich habe ja jetzt praktisch jetzt, also ich kann jetzt auch sozusagen selbst, würde ich da jetzt gar nicht Stellung beziehen, also ich habe jetzt einfach das praktisch mal sozusagen. Ich finde aber, es muss man halt auf jeden Fall als Gegensatz B nennen. Klar, weil, ja, ich weiß auch nicht, also war halt, ja eben, aber ich kann da irgendwie auch gar nicht, also, klar eben, also ich, genau eben, also ich finde nämlich eigentlich Sartres Position jetzt eigentlich eher auch nicht so einfach von der Hand zu weisen. Klar, also ich finde halt, genau, ich würde da eben auf jeden Fall auch, genau, der Punkt ist ja auf der anderen Seite, dass er praktisch Adorno und, also jetzt mal von Adornos und Horkheimers oder auch mal Kuhses Sicht ausgesehen, so ist es ja auch bei denen so, dass die jetzt ja nicht sagen, dass praktisch in der Naturbeherrschung was per se Schlechtes wäre. Also von daher, so ist jetzt, glaube ich, die Frage auch gar nicht, also praktisch der Gegensatz besteht, glaube ich, meines Erachtens nicht so sehr darin, so ob man jetzt irgendwie für oder gegen Naturbeherrschung ist, sondern praktisch, ja, ob es irgendwie möglich wäre, für den Kommunismus oder für eine utopische Gesellschaft, um es mal neutraler zu formulieren, eine utopische Gesellschaft, so ob es da für die möglich wäre, nötig wäre, geradezu ja einen ganz anderen, ja einen ganz, ganz anderen Umgang mit der Natur zu wählen, als er bis bisher besteht. Also halt ja kein instrumentelles, sondern ein versöhntes Verhältnis. Genau, und das ist gut. Also da habe ich jetzt bei Sartre wenig Anhaltspunkte gefunden, wo sowas irgendwie angedacht wird, obwohl ich das schon, obwohl ich das wiederum schon irgendwie einen wichtigen Gedanken auf jeden Fall der kritischen Theorie finde. So. Zur Natur im Menschen, also da würde ich eigentlich auch zustimmen. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, also Gefühle, weil das ist ja gerade also der ontologische Freiheitsbegriff ja im Grunde. Also weil was ich jetzt als ontologischen Freiheitsbegriff betrachte, das ist im Grunde, es gibt sozusagen im Menschen. Genau, und da finde ich halt eben die halt existenzialistische Lösung, die jetzt im Falle Simone Beauvoir schon angedeutet wurde, ganz klug, und das geht auch eher in die Richtung, die du ja angesprochen hast, dass es gibt praktisch keine natürliche menschliche Verhaltensweise, also jetzt von irgendwelchen Reflexen oder so abgesehen, sondern es gibt natürlich irgendwie sowas wie Körperlichkeit, aber die wird stets in der Handlung überschritten. Und also klar eben, also genau die hat Menstruation zum Beispiel, die ja wurde ja jetzt hier angeführt. Ich meine, es ist natürlich ein Faktum bei den allermeisten Frauen, aber die hat ganze emotionale Aufladung der Menstruation, dass sie vielleicht irgendwie was schmutzig ist, dass das irgendwie ein Zeichen von Minderwertigkeit ist. Ja, genau, das ist ja praktisch nicht ja ein Gegenstand selbst so angelegt. Also das ist genau, also es einfach genau. Genau, wo ich dann wieder sagen würde, da ist wahrscheinlich dann auch wieder ja ein Gegensatz zur kritischen Theorie. Wobei ich glaube, die kritische Theorie wird dann, glaube ich, die Natur als qualitativ bestimmt schon stärker machen. Und gut, also ich habe halt von ontologischer Freiheit ja in dem Sinne geredet, also ich glaube, da haben wir vielleicht den gleich anderen Begriff von Ontologie, dass halt praktisch damit also die ja sozusagen eine transhistorische Freiheit gemeint ist. Aber ich glaube, da ist es wiederum so, dass praktisch Sartre sagen würde, dass diese transhistorische Freiheit existiert natürlich nicht transhistorisch, sondern sie existiert natürlich so immer in einer konkreten gesellschaftlichen Situation, und die Freiheit praktisch besteht, also so analog zur Körperlichkeit, halt gerade darin, dass sie halt ständig im Handeln überschritten wird. Und so würde ich was ich dann als gesellschaftliche Freiheit bezeichnet habe, das wäre halt sozusagen eine Freiheit, sozusagen eine ethische Freiheit, oder halt, also jetzt ethisch ja in dem Sinn, es wäre sozusagen die Handlungsfreiheit, aber sozusagen die Handlungsfreiheit, dass man halt Spielräume hat, ja und so weiter, denn genau sowas, also ich glaube, da gibt es vielleicht einen terminologisches Problem. Aber ich werde nochmal betonen, dass die Gesellschaftlichkeit wie auch die Körperlichkeit schon immer ja in der Freiheit drinsteckt. Und du hast ja irgendwie gesagt, dass für dich die Freiheit darin steht, dass der Mensch praktisch erst denkt und dann handelt. Aber genau, aber das ist ja praktisch schon eine stärkere Freiheit, die als Sartre sie im Grunde als ontologische Freiheit ja ansieht, weil es geht halt, also weil die Freiheit praktisch, die ist bei ihm schon ja in der Handlung, also genauso erst, wenn ich nicht vorher darüber nachdenke, wie ich handle, sondern einfach so emotional handle, handle ich schon frei. Ich glaube, das ist halt auch eine entscheidende Differenz, also vielleicht Missverständnisse zu vermeiden, also genau eben so auf der Gefühlsebene bin ich ja auch schon frei. Weil Gefühle, also wie zum Beispiel die Frau, die sich mir minderwertig fühlt, genau die halt genau, wie deren sie halt eine Menstruation hat, genau die halt denkt ja praktisch nicht, genau, und vielleicht auch da Verhaltensweisen entwickelt, die halt dem Unwirklichkeit entsprechen, in die Handlungsebene reinzubringen. Genau die halt denkt ja nicht vorher darüber nach, sondern tut es einfach. Ja, aber trotzdem überschreitet sie damit halt das, was ja irgendwelche Fakten. Sonst. Genau. So. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen unzufrieden, weil die Frage nach der Sprache nicht so richtig beantwortet worden ist bis jetzt. Also, ich habe noch gar keine Auskunft dazu, denn ja, gibt es bei ihr keine Ansätze von so einer Kritik, etwa sexistischer Sprache und dieses Sexismus, wo sich in Gesten und so weiter auch ausdrückt und solche Ansätze, wo eben diese Rollen und Phantasmata sozusagen weiblich und männlich, typisch weiblich und männlich auch immer wieder reproduziert werden. Da gibt es dann gar nichts, gar keine Aufmerksamkeit auf Sprachhandel oder immer. Also ich habe jetzt nicht nochmal das ganze Buch gelesen, wenn ich mich aber richtig erinnere, gibt es tatsächlich eigentlich, also Sprachkritik habe ich tatsächlich nicht gefunden. Also eine über Gesten und so weiter schon. Also es stellt sich natürlich schon jetzt, also dieses Männlichkeit und Weiblichkeit stellt sich schon im jetzt diesen bourdieuischen Begriff des Habitus verwendet natürlich schon hier in diesem Begriff, aber das ist dann, also bei ihr ist es tatsächlich viel eher sowas wie ja, mit diesem, also dass das Mädchen quasi, wenn es heranwächst, tatsächlich eher damit konfrontiert ist, quasi mit so Verboten der Handlungsfähigkeit. Also eigentlich geht es tatsächlich immer eher um diese Handlungsfähigkeit und zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Gewaltfrage. Dann, also der Junge quasi, der sich eben in kämpferischen Spielen quasi zum Mann macht, über diese sich irgendwie sich selbst vergewissert als Subjekt, indem er jemand anderen quasi bekämpft und da eben seine Subjektivität kennenlernt und dann, dass das Mädchen eben dem das verwehrt ist und die deswegen quasi zurück bleiben muss und verkümmern muss auch in ihrer Subjektivität. So, das ist einer ihrer wesentlichen Punkte dann. Also dieses eigentlich quasi wirklich, also auch in der Sexualität dasselbe quasi, also eigentlich ist es dann immer was, der Mann, der quasi die Sexualität ist eine, die mit seinem Subjektsein quasi einhergeht, so, indem er eben die Frau quasi so unterwirft in diesem sexuellen Akt und da der Mann und die Frau quasi in dieser Passivität eben verbleibt und deswegen immer im Widerspruch gerät zu ihrer Menschlichkeit. So, aber es sind alles eigentlich so Handlungsgeschichten. Dann sagt sie, also da sagt sie dann auch, das ist nicht für immer und so gegeben. Und wenn Frauen auch zum Beispiel jetzt in ihrer, also auch quasi als Subjekte anerkannt werden, dann müssen sie das auch nicht mehr quasi in der Sexualität weiter so empfinden, dass man das dann so weiterdenkt, so dieses beherrscht und nicht beherrscht sein, das muss dann gar nicht mehr so empfunden werden, weil so. Aber ja, es ist, geht tatsächlich immer eigentlich um Handeln und auch um die Wahrnehmung der eigenen Handlung. So muss dann jetzt auch die Menstruation eben, also da stellt sie sich halt dann auch die Frage, ist die Frau, leiden die Frauen so sehr an ihrer Menstruation? Das sind ja wirklich so ganz interessante Gedanken, weil sie einfach unterdrückt sind in dieser Gesellschaft und deswegen eben ihre Natur auch so minderwertig wahrnehmen müssen. Leiden sie deswegen auch körperlich so sehr? Und würde das nicht irgendwie aufhören, dieses Leiden darunter, wenn sie das quasi in ihrer Subjektivität anerkannt würden? So. Also. Und tatsächlich ist es dann eher so, dass sie dann eben, ja, wenn sie dann ökonomisch gleichgestellt sind, dann löst sich das quasi alles quasi von selber auf. So, und da mit unterschiedlicher Sprache oder so, das muss es da für sie, also eine veränderte Sprache braucht es da für sie jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstanden habe. Ich habe eine Frage zu dem, also wegen dieser Auflösung, der Sie immer sprechen. Also ich habe das irgendwie ganz anders gelesen, muss ich gestehen. Nämlich vielmehr auf den Bezug auf diese Selbstreflexion, die Selbstbestimmtheit, also auf den, diesen, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht halt, als Gegenthese dazu, dass man sich halt als Frau eher sein Subjekt gewahr wird, was man ist. Und das halt auch befürwortet. Also klingt das irgendwie immer, dass wenn man diese Herrschaftsstrukturen, die jetzt sind, also auflöst halt, dieses Häusliche einmal, dieses Familiäre zum Beispiel, und dann diese Lohnarbeit in der Fabrik zum Beispiel, dass die Frau das willkommen heißen würde. Also dass die Doppelbelastung irgendwie dadurch entschwindet, dass sie es befürwortet. Und das habe ich bei Simone de Beauvoir im ganzen Buch eigentlich gar nicht gelesen und sehe das auch bei Sartre eigentlich gerade eher die Hauptthese, dass man sich selbstreflexiv zu seinem Leben bekehren soll. Und dann diese, dass Simone de Beauvoir keine Kinder bekommen hat, denke ich, hat sie zum einen aus Protest an diesen gesellschaftlichen Zwängen, die es ja als Frau sein vorausgesetzt hat, diese Rolle zu spielen, diese Rolle für andere. Mhm. Und aber dann darüber hinaus einfach, weil die Frau auch das Thema Abtreibung und gerade das anbelangt, sich selbst dazu bekennen soll, selbst entscheiden soll und nicht, weil die Gesellschaft es fordert. Und diesen Begriff der Freiheit, der Selbstbestimmung, das Ausschlaggebende ist, finde ich, was sie in dem anderen Geschlecht so hervorheben. Deswegen wundert mich das einfach, weil das so klingt irgendwie so ein bisschen, wir lösen das auf und die Frau wird sich glücklich schätzen und also eigentlich im bestehenden System einfach nur befürworten. Also das Leiden fällt weg dadurch, dass ich es jetzt gut finde, so nach dem Motto. Aber das hatte ich gar nicht so reingelegt. Also mag sein, dass ich das schon länger her vielleicht auch unter einem anderen Aspekt gelesen habe. Weil ich es nicht so ökonomisch gelesen habe. Ich habe das irgendwie genommen. Und ich fand auch, dass es in den Romanen, auch gerade bei Sartre und bei Simone de Beauvoir, auch mit dem Konzept der Beziehung, die sie ja geführt hat, eigentlich gerade dieses Scheitern dieser Freiheit, eigentlich an der Unaufgeklärtheit der anderen. Also das wird ja auch irgendwie immer gefordert. Also diese Frauen in dem Roman, diese Eifersuchtsszenarien, auf die er Sartre auch eingeht, ein Resultat daraus sind, dass die Gesellschaft einfach selbstreflexiv ist. Dass alles biologisch so hingenommen wird einfach. Nee, da hast du mir natürlich vollkommen recht. Das ist ja eigentlich dieser psychologische Aspekt, den sie da die ganze Zeit beschreibt. Warum? Und quasi, oder die Leute machen das eigentlich dann so mit, quasi. Und jetzt die Frauen zum Beispiel nehmen ihre weibliche Rolle quasi auch ein, die sie eben dazu bringt, dass sie eben tatsächlich eher nicht, also eben nicht aufsteigen können beruflich, dass sie irgendwie keine Machtposition innehaben. Und darüber sollen sie tatsächlich, das soll tatsächlich irgendwie überwunden werden. Aber sie macht, denke ich, weiß ich auch nicht viel stärker noch, denke ich, oder sie macht sehr stark fest, warum das innerhalb dieser Gesellschaft auch kaum möglich ist. Das würde ich schon sagen, dass sie das auch sehr stark macht, dass eben, und das finde ich tatsächlich auch das Gute an dem Buch, wie sie das eben immer feststellt, dass die Frauen tatsächlich, also sie können sich ja auch jetzt schon dieser weiblichen Rolle quasi entziehen und dann können sie aber wenn sie sich ihrer weiblichen Rolle entzogen haben und quasi berufstätig sind, dann müssen sie es zum einen, um anerkannt zu werden, oft viel, also viel besser sein als die Männer und auch viel härter sein als die Männer. Weswegen sie dann eigentlich, weil das nicht so selbstverständlich bei ihnen ist, so, also das macht es zum Beispiel an einem Fest, dann ist irgendwie ein Arzt zum Beispiel, der hat so eine natürliche Autorität, der muss die gar nicht so ausspielen und trotzdem hören die Leute auf ihn, während die Frau quasi dann eher entweder als weich gilt, wenn sie diese weich, also wenn sie eher verständnisvoll ist, dann wird sie nicht akzeptiert und wenn sie dann aber da autoritär auftritt, dann quasi fällt irgendwie diese verständnisvolle Seite auch wieder weg und deswegen sind die da so dazwischen und schaffen es eigentlich selten so selbstverständlich und so gut zu werden wie die Männer. Das finde ich beschreibt sie irgendwie ganz gut, das und andererseits, was ich ja vorhin auch meinte, ist natürlich schon dieses, dass diese Selbstreflexion auf die eigene Bedingtheit und das darüber auch im Hier und Jetzt schon hinausgehen zu können und dass das ja, meiner Meinung nach, das ist ja so, wie soll man sagen, das erscheint einem ja auch ganz, ja, ganz faszinierend erstmal tatsächlich. Man kann sich jetzt im Hier und Jetzt dem schon entziehen durch Selbstreflexion, aber da würde ich ja sagen, damit vergisst man dann eigentlich. Und das ist denen ja auch oft vorgeworfen, dass die gesellschaftliche Bedingtheit der Entscheidung und wie man sie treffen kann und der Reflexionsmöglichkeit, wie man sie treffen kann, dass diese und die Grenzen, die diese Selbstbestimmung dann auch haben kann, dass das quasi was ist, was, was ich sagen würde, da machen sie es auf eine Art zu einfach. Dann, ne, wenn man sagt, man kann das schon im Hier und Jetzt und man kann tatsächlich das schon überwinden, weil ich würde sagen, das Bedürfnis zum Beispiel nach Monogamie jetzt hier hat, natürlich kann man das durch viel Selbstreflexion und so weiter auch überwinden, aber es gibt eine gesellschaftliche Kraft, die tatsächlich, wenn du irgendwie hast, wenn man quasi arbeitet und da in diesem Arbeitsprozess immer als austauschbares Wesen, was irgendwie, wo man eben eigentlich nicht irgendwie keine Subjektivität entfaltet, sondern tatsächlich eher das immer machen muss, was irgendwie einem gesagt wird. Und dass man dann an einer anderen Stelle eben das einzelne Besondere sein will, das hat halt so eine unglaublich große Macht, dass die meisten Menschen tatsächlich das nicht ja, im Hier und Jetzt tatsächlich nicht irgendwie überwinden können und nicht, weil sie irgendwie da so, weil das kommt dann immer schnell, man ist dann irgendwie zu unfähig dazu oder man kriegt es nicht hin oder sowas, aber das würde ich sagen, das stimmt eben nur zum Teil, weil wenn man tatsächlich 40 Stunden arbeitet, ist es auch schwer, irgendwie noch irgendwie mehrere Beziehungen irgendwie auf so einem Qualitätsniveau zu führen, wie die das jetzt gemacht haben. Also das in beiden Aspekten, also dem vorigen würde ich da sagen, dass es deswegen scheitert, weil die Mitmenschen, mit denen man solche Konzepte macht, halt meine eigenen Erfahrungen, würde ich sagen, halt an der Selbstgenügsamkeit einfach gescheitert haben. Also der Wunsch nach Monogamie ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, nach Besitztum halt. Weil man mit sich selbst halt im Einklang ist und es nicht schafft, eigentlich den anderen loszulassen und sich dann eigentlich den Moment zu erfreuen an den Menschen, halt zu der Liebe. Und halt eigentlich immer besitzen will halt. Und das sehe ich halt schon als überwindbar einfach durch Reflexion. Das andere, wo ich, da ist gerade auch ein interessantes Buch rausgekommen, wo es um Polyamorie geht, ich weiß nicht, wer der Verfasser ist oder so. Aber der spielt genau darauf an, dass es halt eigentlich ein Konzept für Privilegierte ist. Gerade also diesen Wohlstand, Simon de Beauvoir und Sartre waren ja gerade durch ihre Arbeiten irgendwie privilegiert, im Gegensatz zu jemand, der 40 Stunden arbeiten muss, der hat einfach nicht die Möglichkeiten, gerade mehrere Beziehungen zu führen, und zwar, weil es ja voraussetzt, dass man eben über Kommunikation arbeitet, halt sehr viel. Und dieses Selbstgenügsamkeit und halt dieses Miteinander halt sprechen halt. Und der charakterisiert auch gerade diesen Moment irgendwie, dass die existenzielle Not, die der Arbeiter hat, 40 Stunden zu arbeiten, halt einfach da im Weg steht halt. Aber den anderen Aspekt sehe ich halt schon so, dass man im Hier und Jetzt diese Freiheiten verwirklichen kann, wenn man bereit ist dafür auch die Konsequenz halt einfach zu ziehen halt. Und das hat der Sartre ja schon gemacht, muss man ja sagen. Also, und auch bei Camus, denke ich, in dem Roman auch so, wenn der andere halt mehr will, dann hat er Pech gehabt. Ich meine, das hat er ja so durchgezogen eigentlich. Also ich finde das sehr lobenswert, weil dann verzichtet man halt immer drauf für seine Freiheit. Ja, da gibt es natürlich diese, also ich würde dir ja da auch tatsächlich in beiden recht geben, deswegen hatte ich ja auch diesen Punkt, dass es quasi notwendig ist, diese Freiheit auch irgendwie als potenzielle anzuerkennen und auch tatsächlich, denke ich, auch mit ihr zu experimentieren und mit weil sonst tatsächlich jemand dazu dazu runterkommt, dass man irgendwie alles dann irgendwie doch so lebt wie alle und quasi alles verschiebt irgendwie bis zur Revolution. Das macht man nicht lange mit. Ne? Das wird niemand, da wird niemand lange irgendwie in so einer revolutionären Bewegung bleiben, weil es einfach zu frustrierend irgendwie ist. Dann kann man auch einfacher und sicherer den Weg gehen, wie ihn alle gehen, und dann muss man sich nicht nur immer noch mit dem mit der Praxis oder einer Theorie irgendwie beschäftigen und ist dann auch, denke ich, erfolgreicher in dem, was man in dieser Gesellschaft erreichen kann. Deswegen würde ich dir da schon recht geben. Der Punkt ist, glaube ich, nur, dass man das, glaube ich, also bei Simone de Beauvoir, mindestens mal mit ihrer Beziehung dazu zu Nelson Earl Green, sieht, dass dem das schon, also da war irgendwie klar, also er kann nur irgendwie in Chicago Schriftsteller sein, sonst ist das, hat er sich halt irgendwie so, also er schrieb halt irgendwie über diese Gesellschaft, in er lebte, so, in der er aber eigentlich quasi nicht viele Freunde quasi hatte, weil er war da schon, so beschrieb er es halt selber, dass er da auch ziemlich isoliert irgendwie quasi war in seiner widerständigen Position in den 40er Jahren in USA, wo eigentlich alle quasi jetzt auf den Antikommunismus irgendwie unterwegs waren und doch recht konformistisch unterwegs, war er halt relativ isoliert. Und da beschreibt er es auch tatsächlich so, dass das quasi ihm auch das Bedürfnis nach einem Menschen, mit dem er irgendwie so eine Verbindung hat wie mit de Beauvoir, gerne immer irgendwie da hätte. Während sie quasi in Paris irgendwie doch ein ganz anderes Leben führte mit relativ vielen Leuten und auch eine doch, wenn man sich auch viel gestritten hat, doch relativ großen intellektuellen Szene mit Kommunisten, mit denen man sich reiben konnte, und mit irgendwie anderen Schriftstellern wie Camus oder Merleau-Ponty oder und mit ihren ganzen Freunden, die sie dann da hatten, dass da natürlich das Bedürfnis nach Monogamie auch nicht ganz so groß ist. Also, ne, das, aber natürlich hat auch, also, ja, aber Simone de Beauvoir hat es jetzt nicht ganz so einfach gesehen, so, dass sie dann quasi ihr war schon klar, sie bleibt in Paris, weil das quasi ihr Leben ist, was sie sich aufgebaut hat. Aber natürlich hat sie sehr darunter gelitten, weil sie sehr in Nelson Algren verliebt war und den nicht irgendwie zu sehen. Und sie hat sich das auch nicht so einfach gemacht. Sie hat schon immer wieder überlegt, da auch hinzugehen. Also es war, ja, wie gesagt, das sollte nur noch mal irgendwie so verdeutlichen, dass dieses gesellschaftliche Bedürfnis, dem kann man sich zwar entziehen, so, und dem kann man auch sagen, so, ich selbst mache es halt anders, aber wenn halt die anderen Leute nicht so mitmachen, kann man auch echt drunter leiden und einfach so sagen, naja, dann machen sie es halt nicht mit, das ist okay, dann sind sie aber auch nicht mehr, kommen sie halt eben auch nicht als Liebesobjekte mehr so in Frage, und ist auch ein bisschen schade. So, ne? Ja, ich habe mal eine kurze Anmerkung und eine Frage, was das Buch betrifft. Also wir haben jetzt irgendwie, die letzten Fragen haben sich immer um diese Möglichkeit oder Unmöglichkeit von einer emanzipierten Miteinander zwischen den Geschlechtern gedreht. Und mich würde mal interessieren, wie viel Raum das eigentlich in Ihrem Hauptwerk einnimmt, dieses Thema. Wenn das mehr wäre, fände ich das halt... so wie du das jetzt dargestellt hast, relativ abgeschmackt, wenn sie halt diese Unmöglichkeit nach einer polygamen Beziehung rein auf so eine ökonomische Verunmöglichung irgendwie den Verhältnissen irgendwie zurückführt und eben da nicht auch die Psychologie und die Psychoanalyse irgendwie zu Rate zieht. Also ich meine, der Wunsch nach Monogamie ist viel mehr als nur, dass die ökonomische Bedingtheit, die jetzt schon mehrfach betont worden ist von Zweierbeziehungen. Ich meine, da gibt es Leute, die ihre Verlustängsten bis zur Todesangst und bis zur hysterischen Blindheit und bis zu spontanen Anschwellen von irgendwelchen Körperteilen völlig von der Runde gehen, wenn sich der Partner von denen trennt oder nur überhaupt nur die Drohung im Raum steht, sich zu trennen. Und da meine ich doch, dass das ohne Psychoanalyse und ohne Psychologie überhaupt nicht vernünftig zu sprechen ist, diese Unmöglichkeit von Polygamie. Und deswegen meine Frage auch als Einschätzung, inwieweit das für mich Sinn macht, das mal zu lesen, das Buch. Wie viel Raum nimmt das denn ein in Ihrem Hauptwerk? Weil du auch sagtest, sie hat die Psychologie abgelehnt. Die Psychologie, nicht die Psychoanalyse. Deswegen würde mich das interessieren. Also sie hat sie zumindest als Theorie in diesem Sinne abgelehnt, dass sie eben als alleinige Erklärung, aber wie sie auch den historischen Materialismus nicht vollkommen verworfen hat, hat sie auch die Psychoanalyse nicht vollkommen verworfen. Und es nimmt tatsächlich einen sehr großen Anteil in ihrem Buch an. Man kann sagen, ja, die Hälfte ungefähr, wo sie halt die ganze Zeit beschreibt, warum die Frauen so werden, wie sie geworden sind. Und für die Männer geht es eben nur um Rande dann da, aber ja. Aber ich würde nochmal so darauf zurück, weil ich schon tatsächlich, das ist ja jetzt eher meine Position gewesen mit diesem Ökonomischen, weil sie das tatsächlich, also um Polygamie geht es im Buch auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so wahnsinnig viel. Das war ja eher, weil das kommt ja immer eher viel mehr in ihren Romanen und in ihren Tagebüchern, da ist das ja immer so ein großes Thema. So. Und weil sie sich eben in ihrem Lebenskonzept eben auch so dafür entschieden haben, so zu leben, Sartre und de Beauvoir, was halt nur so halbwegs geklappt hat. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, weil ich wollte noch mal kurz dazu sagen, dass ich schon denke, dass diese Angst vorm Verlassenwerden natürlich hauptsächlich, schon hauptsächlich darin beruht, dass wenn man keine, dass man quasi, wie soll man sagen, dass diese Angst vorm Verlassenwerden schon darin begründet liegt, dass man eben aufgrund der ökonomischen Verhältnisse sein sehr dermaßen unsicheres, also dass das unsicheres Leben halt führt, das kann immer irgendwie scheitern und dass deswegen quasi in diese monogamen Beziehung schon quasi die Sicherheit hineinverlegt ist, die natürlich irgendwie auch da eigentlich nicht da ist quasi. Aber dass man schon, deswegen würde ich schon sagen, man muss es natürlich dann vermitteln mit diesen psychologischen Kategorien, aber letztendlich würde ich sagen, hängt das natürlich eher runtergebrochen schon mit den ökonomischen Verhältnissen zusammen, in denen sich die Menschen bewegen. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass du diese These mal so aufmachst. Ich will jetzt mal wieder sprechen, wie ich bin. Einfach, ich musste jetzt in meinem Leben in 20 unterschiedlichen Räumen wohnen und ich sehe mich jetzt nicht irgendwie so wirklich als, also da habe ich ein Leben und ich entwickle mich und bin schon eine Person, aber trotzdem irgendwie kann mich kaum jemand ernst, also kennt mich jemand wirklich, der mir guckt, in was für eine historische Situation ich gelebt hätte. Und für mich ist das eher so, dass so Lohnarbeit und die Gesellschaftlichkeit irgendwie auch so ein Bedürfnis in mich hervorruft, dass ich halt irgendwie genossen habe, Leute, die ich genießen kann und die trotzdem irgendwie die Umwelt reflektiert. Also so, sonst würde ich mich nicht verstanden fühlen. Also so, das, also einfach mal, du sagst, es führt immer so dazu, dass man dann immer so Zweisamkeit haben will, aber ich fühle mich nicht mehr verstanden, wenn Leute irgendwie über Gesellschaftlichkeit reflektieren. Also sonst fehlt mir auch total viel. Ja, das klar, man kann ja auch quasi darüber hinaus kommen, aber meine Erfahrung ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die ich kenne, auch wenn sie linksradikal sind, das zwar versuchen, aber das Bedürfnis nach Monogamie auch in diesem komplett eingeschrieben ist in der Regel. Also uns quasi erst immer mühsam quasi sich davon befreit werden muss und es tatsächlich oft auch nur in bestimmten Zeiten geht, in denen man irgendwie sich tatsächlich von den ökonomischen Bedingungen noch ein bisschen mehr Freiheit hat, nämlich in dieser Studienzeit und sobald man damit dann die meisten Leute arbeiten, tatsächlich wieder zurückkommen und dann, also der Großteil meiner Freunde, die irgendwie mit 20 irgendwie auch eher polyamoröse, nannte man es ja damals noch nicht, aber irgendwie eher so freie Liebeskonzeptionen hegten, dann mit Mitte 30 dann doch irgendwie in ihrer Familie verschwanden. Und das Bedürfnis auch nach dem, nach irgendwie Leuten, die mit einem irgendwie inhaltlich reden, ist natürlich klar, wenn man irgendwann die Verhältnisse, also wenn man die Verhältnisse negiert hat, ist natürlich das Bedürfnis danach, dass man Leute trifft, mit denen man darüber sprechen kann und mit denen man am Ende vielleicht auch irgendwie die Verhältnisse umstürzen kann. Und das ist natürlich irgendwie als notwendig, also ist natürlich dann da in so einer Situation. Wenn man eben schon so weit gekommen ist, die Verhältnisse negiert zu haben. Aber das ist ja auch erstmal ein Schritt, den man auch erstmal gehen muss. Oder? Nee. Naja, es kann auch sein, dass ich einfach psychologisch das von meinen Eltern mitgekriegt habe, ich mir gedacht habe, es ist einfach scheiße, Familie. So, es ist einfach totale Heuchelei, wie Leute sich da irgendwie auf so einer kleinen Ebene esoterisch was vormachen. Und es ist einfach, hat mit der ganzen, mit der objektiven Situation so wenig zu tun. Und deswegen ist es vielleicht so, dass ich diesen Mechanismus, dass ich da, andere Leute fühlen sich da wohl irgendwie, so, wenn man so total esoterisch sich so, also ich nenne das jetzt mal esoterisch, ein bisschen bösartig, ja. Es kann ja auch nettere Momente geben, irgendwie, dass man jemanden ernst nimmt, einfach auf einer Zweisamkeit so. Aber ich sag mal, in so einer Situation, wo man so Sachen verklärt, und einfach nur so ein Monogamismus aufmacht als Esoterik, das hat mir halt immer widerstrebt. Also so, das weiß ich nicht. Deswegen kenne ich das jetzt nicht so, dass ich mich da, ich habe mich da noch theoretisch auch weiterentwickelt, aber trotzdem war das für mich immer so. Dazu würde ich dann mal sagen, dass natürlich die bürgerliche Gesellschaft sowohl, also ne, das ist so, die bringt natürlich sowohl das Bedürfnis nach Monogamie irgendwie hervor, als auch ihr Gegenteil, weil natürlich diese Enge und so weiter, gegen die von der ich ja selber auch am Anfang sprach, weil sie diese Kleinfamilie im Reihenhaus in der Wuppertaler Vorstadt bringt natürlich das Bedürfnis erstmal auch sehr oft hervor nach irgendwie sexueller Befreiung und nach diesem Freiheitsmoment. Und da muss ich aber ganz oft sagen, dass dieses Bedürfnis eben nach diesem sexuellen Befreiung, dass es doch auch oft so eine in Realita ganz oft eben dieses Moment von Bedürfnis auch nach Bindung auch widerstrebt oder dem entgegensteht, was auch immer da ist und deswegen ganz oft es eben so Umschlagpunkte wieder gibt. Also von irgendwie Kleinfamilie hin zu sexueller Befreiung, dann wieder zu Monogamie und das ist irgendwie so ein ewiger, ich habe es irgendwie irgendwann mal die Dialektik der sexuellen Befreiung genannt, die irgendwie ständig so einen Umschlagpunkt hervorbringt. Also ich finde, dass gerade wenn man den Begriff der Freiheit daran zieht, dass die Monogamie eigentlich ja, wenn man selbst mal wirklich so überlegt, gibt es die einfach faktisch nicht in der Welt? Also so wie, wenn man das so streng sieht, ja, es existiert nicht einfach. Und ich glaube halt diese Bindung, also ich finde, das ist eine doppelte Fessel einfach. Einerseits hat man dieses Ökologische, was ja Sinn macht, aber weil es die Gesellschaft produziert. Und zweitens hat jeder Mensch, also ich kenne niemanden wirklich, mit dem man wirklich aufrichtig spricht, der gerade was diesen Verliebtheitszustand anbelangt, den man ja psychoanalytisch auch gar nicht ziehen kann, einfach, dass es nicht, also ich finde es unaufrichtig, wenn man behauptet, dass man monogam ist, weil letztlich verlieben sich Menschen schlagartig, ohne große Gründe halt und man verwehrt sich diesem, weil man halt irgendwie Angst hat, irgendwie ökologisch oder halt, keine Ahnung, weil man Risiken eingehen will oder sonst irgendwas. Aber wenn man es mal so streng sieht, gibt es diese Monogamie nicht. Eigentlich ist jeder partiell monogam oder sowas. Und auch Simone de Beauvoir, ich meine, es stimmt zwar, diese Sehnsucht nach dem anderen, die kann ja auch wirklich aufrichtig sein, und man kann aber auch, ich weiß nicht, man hat vielleicht unterschiedliche Begriffe der Liebe halt, ich weiß nicht, ob das auch allzu illusorisch ist, dass man den einen trifft im Leben, der Begleiter, so wie im Symposium, so nach dem Motto, die Geteiltheit und das Vereintsein irgendwie, das ist halt so ein bisschen, das widerspricht eigentlich ja gerade der Psyche des Menschen, also ich weiß ja, diese, gerade dieses bürgerliche, warum die Leute mit 30 so enden, also ich kann das insofern nachvollziehen, weil eben die Menschen erstens nicht selbstreflexiv sind, sie leben einfach so, wie es gerade ist, in dieser bestehenden Ordnung. Eifersucht muss so sein, man weiß überhaupt nicht, warum man eigentlich, worauf die Leute eifersüchtig sind. Aber man erlebt es und dann kommen diese Besitzansprüche wieder, du bist der eine, und dann, dann fühlt man sich irgendwann, weil man gebrochen ist, weil man entweder merkt, man muss es halt einfach rücksichtslos, die Leute, also ich habe mal darüber nachgedacht, ob Sartre irgendwie, ich weiß nicht, wie das mit seinem Gewissen vereinbart hat, also ich persönlich habe immer ziemliche Probleme dann, wenn der andere mehr will, irgendwie, also diese Freiheitsaufgabe, dass man dann halt das cutten muss, irgendwie. So wie Sartre das ja dann gemacht hat, da habe ich mich gefragt, ist er eigentlich ein krasser Egoist gewesen, also dass man so rücksichtslos dann einfach sagen kann, nee, dann scheiß ich drauf halt, also das würde mich mal interessieren, gerade am Leben oder wie er das in der praktischen Umsetzung gelebt hat. Und ich glaube, dafür muss man sehr, sehr, sehr überzeugt sein von seiner Philosophie dann halt auch, das zu leben. Weil ansonsten, ich weiß ja, man denke ich viele irgendwann nach der Jugend und ja nach dem Studium dann halt daran, dass man einfach keinen Bock mehr drauf hat, sich mit den Leuten rumzuschlagen. Aber dafür sollte man wieder die Einsamkeit vorziehen, weil das andere ist nämlich unaufrichtig, das ist nicht. Also entweder bin ich konsequent und sage, ja, existenzialistischer, ich lebe da selbstbewusst und selbstbestimmt und mache das so und erkenne die Sachen an, dass sie eben existieren, dass man sich verliebt in andere und man muss nicht notwendig die eine Beziehung beenden für die andere, weil auch das ist irgendwie, Menschen sind Menschen, alle gleich irgendwie, also der eine hat den anderen wieder die, weil letztlich läuft jede Beziehung auf dasselbe hinaus. Also weißt du, ob ich da einfach zu... Das ist zu sehr pauschalisiert, keine Ahnung, ob die Themen nicht korrigieren, aber sozusagen. Emanuel, du wolltest du. Entschuldigung, genau. Emanuel, hast du dich noch nicht gemeldet? Ich könnte was sagen. Ach so, genau. Also, sorry, ich habe halt eine kleine Liste geführt. Also, er hat sich ja schon vorhin gemeldet. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Christoph. Ach so, okay, da habe ich das. Entschuldigung, dann. Sorry, ich habe das. Ich wollte vielleicht noch was zu einer Diskussion. Ich finde es ja gut, dass du jetzt nicht einfach nur Fragen und diskutiert wird und so. Vielleicht kann man das mit einbinden. Ich habe noch eine Frage. Nämlich einfach, was mir total. Meine Leitfrage ist, im Schluss ist also, was bleibt von der Bourgeoisie? Also mir kommt es ziemlich abgestanden vor, nämlich einfach der Horizont, auch wenn man Monogamie, das heißt ja eigentlich langläufig Vielweiberei sozusagen. Also das kommt mir alles noch ziemlich in einem zeitlichen Horizont gefangen vor, was uns heute schwierig macht, das nicht nur langweilig oder relativ nämlich so eine heteronormative Normiertheit, so kommt mir das vor, auch wie das jetzt diskutiert wird. Im Moment mit Monogamie und was weiß ich, libertäre Beziehungen und so. Jetzt nur einfach nochmal eine Frage, taucht bei dir am Horizont irgendwann oder schon in diesem Buch diese Frage der Homosexualitäten, der nicht heteronormativ geformten oder konstruierten oder belebten Beziehungen, Sexualität und sowas auf? Ist das überhaupt bei dir im Horizont? Oder war das einfach eine Etappe gewesen, kommt mir das nämlich inzwischen vor, wo tatsächlich nur bestimmte Standards der bürgerlichen Gesellschaft auch für die Frauen auf die Tagesordnung rückten und entsprechend von ihr theoretisch in so einer unbefriedigungsvoll scheinenden anthropologischen Weise oder psychologischen Weise einfach nur neu formuliert werden. Aber ist denn das insofern wirklich radikal, auch weil du ja sehr plausibel gezeigt hast, wie beschränkt ihr Ihre Sozialismusvorstellung oder die Vorstellung der Vermittlung von einer revolutionären Umgestaltung der Beziehung Mensch-Arbeit, Mensch-Natur-Arbeit und so weiter und ihrer Selbstumgestaltung als Geschlechtswesen sind? Das ist eine relativ, beschränkte Etappe eigentlich ist der Vorstellungen der Umgestaltung der unmittelbaren menschlichen Beziehungen. Meine Frage ist, inwieweit hat es sich überhaupt mit sogenannten Perversitäten, mit den Polymorph-Perversen, mit Polyamorie, eben nicht als Monogamie oder Polygamie auseinandergesetzt, inwieweit taucht das im Horizont auf? Und das interessiert uns ja heute viel, viel mehr als diese Frage der Kleinfamilie und oder nicht. Also tatsächlich ist das. Also, ne, ich habe alles irgendwie so richtig verstanden, ist tatsächlich sowas wie lesbisch sein gibt es bei ihr, aber tatsächlich ist es eher ein, kommt es tatsächlich als Neurose nur vor. Das ist einfach so. Das ist irgendwie so eine platonische Zwischenstufe, auf der sich dann die Mädchen in bestimmten Altern, lesbische lieben, leben und das ist aber eher, ja, es ist tatsächlich eher eine überwindbare, für sie überwindbare Stufe hin zu einer heterosexuellen Beziehung. Sie hat, glaube ich, aber später in ihrem Leben, soweit ich weiß, ja mal eine lesbische Beziehung mit Simone Weil irgendwie geführt, darüber weiß ich jetzt auch tatsächlich wenig. Ansonsten finde ich tatsächlich, da würde ich dir nicht so ganz recht geben, finde ich sie tatsächlich in dem, was sie so an polyamorösen Geschichten hatte, finde ich das tatsächlich eher so schon so ein bisschen auf dem Stand, würde ich sagen, wie auch die heutige polyamoröse Bewegung, weil man tatsächlich weder irgendwie, also es gibt nicht diese Austauschbarkeit, auch zum Beispiel wird die Sache, nochmal zu dir zurückzukommen, mit dieser Eifersucht wird ja auch bei den Polyamorösen nicht als, als falsch gesehen, sondern tatsächlich wird irgendwie versucht, da auch ein Verständnis dafür irgendwie aufzubringen und und auch halt mit so einer sehr großen, und da finde ich tatsächlich mit so einer großen irgendwie Offenheit das in der Regel gelebt und also immer mit viel Kommunikation. Und da finde ich das tatsächlich recht, also auch für heutige Verständnisse immer noch ziemlich weit fortgeschritten. Wie kann man sagen, dass jetzt ihre Beziehung zu Sartre, die ja relativ schnell nicht mehr sexuell war, aber wenn man sagt, dass mit Sartre hat dann seine anderen Beziehungen gekappt, wenn die so zu große Ansprüche gestellt haben, dann hatte er natürlich, das kann man sagen, also dieses Bedürfnis nach Bindung war bei ihm dann nicht auf so einer sexuellen Ebene, aber auf diesem geistigen Ausdruck, also sie hatten ja eine sehr enge geistige Beziehung quasi und emotionale Beziehung und da hatte er natürlich irgendwie so einen festen Ort, den sie auch, weiß ich, den sie ihr ganzes Leben, also seitdem sie 20 waren bis irgendwie, also von 1929 bis 1980, das ist ja echt eine 50 Jahre quasi gewährende Ehe irgendwie. Ach, noch, glaube ich, noch ein kurzer Punkt, dass ich das schon finde, tatsächlich ist sie auch in dem, und das finde ich, macht sie, glaube ich, tatsächlich auch bis heute immer noch, und ich finde es tatsächlich nicht langweilig zu lesen, das Buch immer noch nicht, auch das andere Geschlecht nicht, weil sie tatsächlich Antworten irgendwie auf Fragen gibt, warum trotzdem in einer quasi rechtlich gleichgestellten Gesellschaft die Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und das macht sie tatsächlich mit einem erstaunlichen, mit einer erstaunlichen psychologischen Kenntnis, die ich sie dafür, dass sie jetzt die Psychoanalyse tatsächlich nicht so besonders intensiv gelesen hat, trotzdem extrem treffend finde. Und andererseits finde ich es dann manchmal so, also wenn ich jetzt denke, wie da in dem Bereich, in dem ich arbeite, so, also ich betreue ja junge Mädchen, die im Betreuten wohnen, da finde ich natürlich total viel wieder von dem, was sie kennt, und aber natürlich auch ihre quasi, also wir versuchen die Mädchen ja auch irgendwie im Beruf zu kriegen und so weiter, also unsere Konzepte sind eigentlich auch ihre Konzepte quasi, es ist wirklich erstaunlich modern auf eine Art, aber natürlich immer im Sinne, also immer, würde ich sagen, auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft. So. Ja, gut, also ich wollte vielleicht noch ganz kurz das einwerfen zu der Frage. Also genau, ich habe jetzt irgendwie also das andere Geschlecht nur in drei Auszügen gelesen und halt gerade den Auszügen über Sexualität. Und da kam ja also gerade der Umgang ja mit lesbischen Frauen, ich weiß es gar nicht, also schon sehr total, eigentlich total fortschrittlich, gerade für die Zeit vor. Und auch also ja mit der anderen Perversion, also überhaupt Perversion so genannt, und dass überhaupt sozusagen da darüber geredet wird, sozusagen ist ja sozusagen schon mal ein diskursiver Fortschritt, kann man zumindest sehr gut, also würde ich zumindest so in der Form, wie sie darüber redet, natürlich. Also genauso das, genauso ist ja auch bei Sartre schon ganz stark. Also es gibt ja auch irgendwie, also jetzt zum Thema Homosexualität ja auch, also schreibt er halt auch, also genauso, es gibt ja so ein Sexualitätskapitel in das Sein, das Nichts, genau in Sartre zum Beispiel, also das sieht ja auf keinen Fall die Homosexualität ja irgendwie als Abweichung, sondern sagt, okay, genau, das ist vollkommen kontingent irgendwie praktisch, genau, also ich glaube, wen ich mir praktisch als den anderen in der Sexualität wieder, also welches Geschlecht der hat. Ich meine, klar, also was natürlich auch damit zusammenhängt, denn genau das hat natürlich Sartre dann auch praktisch der biologischen Ebene, wie sie üblicherweise verstanden wird, also keine so hohe Bedeutung beimisst. Genau, stimmt. Du wirst der Nächste. Ich stelle meine Fragen mal zurück. Kannst mich als unterschiedlichen Kindern auch. Das ist so ein bisschen. Ich habe vielleicht noch mal. eine abschließende Frage, die jetzt gar nicht in dem Kontext steht, wie das selbst gesagt wurde. Aber du hast ja davon gesprochen, dass unbedingt deutlich macht, dass der Körper, der weibliche Körper der Frau gesetzt fremd ist. Du hast das dann angeführt mit dieser Menstruation als solches. Und dass genau dieser Schmerz oder dieses Leid darüber das zum Ausdruck bringt, dass das das Problem sein könnte. Also so in der eigenen Wahrnehmung des Körpers auch. Vielleicht dann auch in der Ablehnung dessen, dass das diesen Schmerz verursacht. Gibt es noch weitere Aspekte, die sie anführt als das? Das ist mir nicht so ganz so klar geworden. Also unter dem Aspekt schon, aber das ist mir so ein bisschen zu wenig als Erklärung, weil das ist ja schon so ein ziemlich radikales Statement, dass Frauen ihren Körper selbst als fremd empfinden. Woher rührt das noch? Oder auf was führt sie das zurück? Unter welchen Aspekten? Also das führt sie darauf zurück, dass sie eben sagt, die Frau ist quasi für die Reproduktion irgendwie zuständig. Da frage ich mich dann auch immer, ja, wo ist der Mann quasi? Also, ich meine, das ist ja schon die Hälfte auch, kann man sagen, auch daran beteiligt, aber das fällt eben aus. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das wurde dann auch lange quasi als Sache der Frau irgendwie gesehen, so dieses Kinderkriegen und die Reproduktion wurde, also das Kinderkriegen war dann eben auch, sowohl wurde es der Frau dann quasi zugeschrieben, dass sie das von Naturwesen quasi gebärfähig ist, als auch, dass daraus eben abgeleitet wurde, wie sie irgendwie sozial sich zu verhalten habe und welche Rolle sie hat. Aber bei ihr ist es tatsächlich so, und ich würde auch sagen, das ist ja auch auf eine Art, finde ich, stimmt es ja auch, dass dadurch, dass die Frau eben auf diese Gebärfähigkeit reduziert wurde, dass dann auch sich ihrem Körper quasi entfremdet. Das finde ich jetzt nicht so, finde ich auch erstmal eine richtige Wahrnehmung von ihr. Aber der Punkt ist halt, dass sie das tatsächlich, also in dem Punkt dann eben an dieser Gebärfähigkeit eben so stark festmacht und das quasi dann also in dieser Natur dann hineinlegt. Und quasi die Gesellschaft kann das zwar irgendwie abfedern, aber eigentlich quasi ist das die Frau quasi für den Gattungsprozess zuständig ist, das ist das, was sie an ihrer Menschlichkeit hindert. Und das finde ich dann erstmal schon zu sagen, das ist, da wird es irgendwo schief. Ne? So, weil das ist natürlich, man sagt, naja, in einer anderen gesellschaftlichen Situation oder überhaupt kann, ist das natürlich mit diesen 9 Monaten Schwangerschaft auch, war auch für viele Frauen historisch nicht so ein arg großes Problem. Also die Bäuerinnen haben gearbeitet bis einen Tag davor und 2 Tage später sind sie wieder arbeiten gegangen. Also es macht jetzt irgendwie nicht den Grund aus, dass sie dann quasi von ihrem Körper so in eingenommen werden. Ne? So, und das dann quasi als Begründung zu nehmen, warum das schon immer so gewesen sein soll, finde ich einfach, das kann zumindest für die Zeit in Steinzeit einfach nicht gelten. So, da wird und dann ist natürlich ein Problem, sie macht das quasi auf, also sie dekliniert das durchs ganze Tierreich. Das ist auch bei allen Tieren so, dass die Frauen quasi fürs Gattungswesen und der Mensch quasi für die Individualität da steht. So. Okay. Ja, aber dann ist damit jetzt trotzdem nicht klar, wo steht denn da der Körper? Also das ist ja auch so ein Gegenstand. Das habe ich schon so nachvollziehen, obwohl ich das in Teilen auch unterstreichen würde, dass das eine völlige Reduzierung ist von einer Frau oder von dem Körper, von dem weiblichen Körper ausgehend. Da fehlt es. Wie gesagt, der Körper ist bei ihr tatsächlich zweigeteilt. Das ist ja so. Der Körper ist das andere als sie, sagt sie. Weil sie ist eigentlich quasi dieses Transzendierende, sich auch Überschreitende und so. Und der Körper ist ihr quasi das Fremde. So. Und das geht halt bis in die Nervenzellen hinein. Also, und bis in die Sexualität, halt alles. Das bestimmt sie komplett. Ja, genau, ich würde mal sagen, wir haben jetzt echt ziemlich lange diskutiert, wir sind jetzt, glaube ich, auch, also ich glaube, du bist jetzt auch langsam am Ende der Kräfte und ja, also auf jeden Fall, also vielen Dank auf jeden Fall für den super Vortrag, für die Diskussion, die Geduld, ja, bis zum nächsten Mal.